Ihr wollt einen Fake-Shop aufmachen? Wir haben die Tipps für euch. Und wir haben auch Tipps, wie man eine Erektion zum Frühstück bekommt. Und ansonsten gibt es über 100 Events während des Sommers in der Stadt, in wo wir jetzt gerade nicht auf den Namen kommen. Ach ja, Berlin hieß die. Also dranbleiben lohnt sich. Bis gleich. Es lohnt sich. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und auf geht's zu dem Mann, der behauptet, er könne sich an jedes Liedtextdetail erinnern. Aber dann singt er doch nur den Refrain. Hi René. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 115. Jetzt Ausgabe. Sind unsere Zuschauer doch zusammen. Herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Ja. Heute ist der 28. Juni 2023. Krass. Und Wie immer mit dabei, der Mann, der die Zeit hat, Marc. Hallo. Hallo, Marc. Hallo, Stefan. Auserwähltes Publikum. René, ja. Genau. Sind und wir natürlich auch auserwähltes Publikum, hallo. Ja, genau. Also, zur Info, wir sind live wieder bei Instagram und tolle Fotos, oder? Hier die Natur, es ist Sonnenschein pur, der Himmel ist blau und wir genießen den Feierabend. Und da kommt schon... Halten wir nicht hin, dürfen wir nicht, ne? Nee. Schade. Persönlichkeitsrechte und so weiter. Datenschutz, ihr wisst Bescheid. Wir dürfen es auch nicht zu genau beschreiben, aber es ist eine Frau mit zwei Kindern. Achso, dahin ist ja noch eine. Und eine 5 als Heliumballon. Das ist auch sehr, sehr niedlich. Warte ganz kurz. Du hattest gerade gesagt, auch Hallo an Instagram. Ja. Für die Leute, die den Podcast nur mit den Ohren hören. Ja. Jeden Mittwoch vor dem Ausstrahlungsmontag um 17 Uhr könnt ihr uns live auf Instagram sehen mit Gesichtern und völlig ohne Maske. Unter dem Account podcast.iidi, dieses blaue Symbolbild, das sind wir. Na? Marc, René und Stefan. Gelb. Gelb. Gelb gesagt? Nein, du hast blau gesagt, okay. Aber du hast gelb gemeint, aber grün war richtig. Oh Gott. Gut, concentration please. Wir wollten sagen, wir sind im Tiergarten und die letzten zwei Nachmittage, wo ich Feierabend hatte, bin ich nass geworden und heute super. Aber Stefan, wie hast du das denn gemacht? Was? Es lag am Wetter. Was hat sich denn so nass gemacht? Es lag am Wetter, aber es war harmlos. Ich bin gut nach Hause gekommen. Also ich habe Bilder von Charlottenburg gesehen. Charlottenburg stand unter Wasser. Ja, das schon. Welche U-Bahn fährt denn in Charlottenburg? Eine U2. Fährt die bis nach Charlottenburg? Na locker. Locker. In Charlottenburg fährt zum Beispiel die U9 auch am Zoo, genau. Da fährt er auch die U2. Damit sind beide Linien logischerweise in Charlottenburg. Haben wir das auch und eine davon stand unter Wasser. So ist das. Nein, also ich habe es immer gut abgepasst. Diese harten Gewitter habe ich immer noch abgewartet und dann den Restregen, da kann man ja nach Hause gehen, das ist ja nicht schlimm. Und war auch sehr angenehm, fand ich. Ich habe auch ein Wassererlebnis. Ein Wassererlebnis? Hast du dich gewaschen? Nee, ich hatte ein Sommerfest gehabt. Ich war in Hannover gewesen. Oder besser gesagt, in Langenhagen. Das ist ja dann schon bei nicht Hannover. Mehr bei Hannover, genau. Ich bin mit der Bahn gefahren. Also da war alles wassertechnisch, war alles fein gewesen. Aber was geil war, so Standard bei der Deutschen Bahn ist doch Züge in umgekehrter Wagenreihung, oder? Also dieses Ding, ich habe mehrere Zugtafeln gelesen. Habe ich schon mal gehört. Das ist doch Standard. So, und jetzt war das Ding, es ist ja so, der Zug nach Hannover ist ein Zug, der fährt nach Köln und einer fährt nach Bonn. Hannover ist alles wurscht, da wird er noch nicht geteilt, sondern erst in der Zugteilstadt Hamm trennt sich dieser Zug. Die berühmte Stadt Hamm. Was ich damit sagen will. Teilstadt Hamm. Ja. Wo die Züge geteilt werden. Genau. Was ich damit sagen will, ist, dass es dann schon eine Rolle spielt für einige Leute, im richtigen Wagen zu sein. Ja. So, jetzt war Folgendes. Wagenreihung war natürlich geändert, als der Zug einfuhr. Das heißt, einmal den ganzen Bahnsteig hoch, bin ich in meinen Wagen 24 eingestiegen, habe mich auf meinen Sitzplatz gesetzt und habe gewartet. Ja. Und 10 Minuten vor Abfahrt gucke ich hin, da steht da völlig eine andere Wagennummer da. Da saß ich nicht mehr in der 24, sondern in der 34. Die 34 ist aber in dem anderen Zug. Für mich völlig unproblematisch, für alle anderen Leute, die nach Köln oder Bonn wollten, ein Riesenproblem. Die müssen aber schnell umsteigen. Es sei denn, die können in der Zugteilstadt Hamm nochmal schnell umsteigen. Ja. So, was ich gemacht habe, wie der ganze andere Zug, wir haben gewechselt quasi. Und das Ding war, nach Zug 24 kommt Zug 23, Wagen. 21, 20, Wagen natürlich. Und dann ging es los wieder mit Quatsch, es war ja 34, 33, 32, 31. Ja. Und dann ging es wieder los mit 34, 33. Das heißt, alle Wagen waren doppelt da. Jetzt dachte ich, okay, wenn mein Wagen 24 nicht mehr 24 ist, dann wird der andere 34 der richtige sein. Ja. Du merkst schon, man muss sehr viel mitdenken. Ja. Ich saß dann in dem Wagen, ich war in dem Wagen, ich sage, das ist mein Sitzplatz. Da sagt die, nein, das ist der Wagen 34, das ist mein Sitzplatz. Genau. Ich sage, nee, das wird gleich Wagen 24 werden, bestimmt. In einer Minute. Und sie, nein, da steht Wagen 34, das ist mein Sitzplatz. Ja. Ja, ja, okay, die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass ich recht habe. Und? Ja, das passierte dann auch, 5 Minuten vor Zugabfahrt. Siehst du? Ja, und dann war die Völkerwanderung, ja. Ja, das machen die nur mit Absicht, oder? Ja. Der Rest war aber geil. Ich habe so eine, man hat ja beim Zug dann immer die City-Option, wenn man richtig einkauft mit dabei. Das heißt, ich konnte mich in Hannover dann frei bewegen. Sehr gut. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ihr kennt sie alle, die U-Bahn in Hannover? Nein. Sieht aus wie eine Straßenbahn. Ja, das ist ja in... Fährt aber überirdisch. Und unterirdisch. Und unterirdisch auch, genau. Ja. Ach, die. Ja, ja, genau schon gesehen. Die, ne? So eine grüne. Also grün, ja, Hannover hat so grüne Verkehrsmittel. Ja. Ja, das ist ein bisschen befremdlich, wenn sie unterirdisch fährt und immer noch Oberleitungen hat. Warte mal, hat sie das? Ja. Naja, hat, ist, nee, die wechselt ja nicht die. Weißt die, du, was auch befremdlich war? Nee. In den unterirdischen Bahnhöfen sind die Anzeigetafeln, also die Streckenverläufe, in Knöchelhöhe. Okay. An der gegenüberliegenden Wand am Gleis festgemacht. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Barrierefrei? Für kleine Leute? Ja, aber das, wenn da stehen welche, dann kannst du schon gar nichts mehr lesen. Ja. Naja, seltsam, egal. Wird schon einen Grund haben. Dann würde ich tippen auf dämlich. Nee, glaube ich nicht. Da wird schon was dahinter stecken, was wir bloß nicht. Das ist doch Hannover. Ja. Ansonsten, Wetter war total scheiße. Wir hatten so eine Strandalm gemietet, richtig schön an einem See. Samstag war das? Ja, da war es ordentlich. Am Freitag hat es ja auch den ganzen Tag geregnet. Am See. Das fand ich cool hier. Keine Innenräume, nur Außenräume. Ja. Ja, und eine Stunde vor Feierabend ging die Sonne auf. Es war sehr frustrierend. Ja, da war wieder schönes Wetter. 2 bis 3 Stunden hin, eine Stunde Sonne, 2 bis 3 Stunden zurück. Aber es war trotzdem schön. Ja, das ist doch gut. Hast du deine Kollegen mal wieder gesehen? Genau. Na, siehst du. Das ist doch gut. Marc, warst du auch in Hannover? Oder in Bielefeld? Nein. Ich schätze, mit dir rede ich heute nicht mehr. Du stellst komische Fragen. Du musst, du musst. Ja, ich, sehr ich gerne. Ja. Oh, du fragst, warum ich mir noch das Gesicht sauber machen muss vor der Aufnahme. Ja. Oh ja, das wir uns alle gewundert. Gut. Mensch, du ich habe hier ganz viele Anfragen. Überleitung, ganz viele Anfragen habe ich hier gerade. Die wollen alle wissen, was mit deinem Gesicht warum passiert ist. Warum war Marc so dreckig? Genau. Ja. Ja, bitte. Ich war natürlich nicht dreckig. Ich war nur ein bisschen schmutzig. Beschmattert. Feiner Unterschied. Ja. Also, es begab sich zu der Zeit, dass ich schon ein paar Minuten früher hier war und dachte so, ich könnte irgendwie noch eine Kleinigkeit vertragen. Vielleicht was Süßes. Bin zu meinem präferierten Zuckerdealer hier am Brandenburger Tor gegangen. Und da war so gut wie gar nichts, war Bäcker Wiedemann. Aber die waren kurz vor Feierabend, da war quasi nichts mehr in der Auslage. Also ich hätte zwischen 3 unterschiedlichen Sachen wählen können. Das eine war nicht mal süß. Okay. Und die verbliebenen haben mich irgendwie nicht angesprochen. Ja. Also bin ich unverrichteter Dinge wieder raus, aber ich will es kurz machen. Nebenan gibt es einen Dunkin' Donuts. Da gibt es auch noch ein Starbucks-Café. Da bin ich bei Starbucks erstmal ran und habe gesehen, boah, das ist nicht voll, das ist Völler. Mhm. So wie Rudi. Keine 8-Euro-Cafés mehr da. Ja, na, auf jeden Fall bin ich dann zu Dunkin' Donuts und habe mich selber dazu überredet, mir einen Donut zu holen. Ah. Und der hat Spuren hinterlassen. Der hat definitiv Spuren hinterlassen. Also das eine Zucker- und Fettbombe zu nennen, ist ja eine Untertreibung, eine maßlose. Ja. Für mich war das quasi am Rand der Körperverletzung. Mm. Mal abgesehen davon, dass sie ja horrende Preise aufrufen. Für euch da draußen ist das vielleicht alles was völlig normal. Aber ich kostet war das, so ein Burger bei Dunkin' Donuts? Ja, so ein Zuckerburger? So ein komplett fleischfreier Burger mit einem... Warte, wie heißt es bei Nutella mal? Eine Prise Kakao für den guten Geschmack. Ja, genau. Lass mich raten, warte. Wir machen es selber, wer näher dran ist, hat gewonnen. Ja. Ich sage 3,80 Euro. Hättest du haben können für 3,90 Euro einen einzelnen Donut? 3,90 Euro, hat er doch gesagt. Habe ich doch gesagt. Aber es gibt unterschiedliche Kategorien. Ja. Also es gibt quasi so Deluxe oder Premium Donuts, die aber auch nicht größer sind oder so. Also für 3,90 Euro kriegst du tatsächlich irgendwie eine nicht mal Handvoll Zucker mit so einem kleinen Teigresten. Ja. Sondern ich habe mir dann einen normalen, einen Classic Donut für 2,95 Euro geholt. Oh, und habe es trotzdem nicht als Schnapper empfunden. Nee? Ich habe den dann vor die Tür genommen, habe den dann da irgendwie gegessen. Ihr habt gesehen, er hat ordentlich Blessuren im Gesicht hinterlassen. Und also das süß zu nennen, ist ja wirklich die Untertreibung des Jahrtausends. Okay. Also gut, ich habe das jetzt mal gemacht und für euch mag das ganz okay sein, aber wie gesagt, da braucht es Blauhelmtruppen. Ja. Da muss wirklich mal jemand kommen und sagen, was? Ja, aber pro Tag jeder nur ein Viertel. Da, sonst bringt dich ja schneller ins Grab als eine Kugel dazu. Das ist genauso ein Phänomen wie alle Leute, die bei Starbucks anstehen. Da gibt es ja immer eine Riesenschlange. Ne? Das hatte ich am Wochenende auch erlebt. Habe ich gerade gesehen. Deswegen bin ich da rüber zu Dunkin' Donuts. Ich war bei, wir haben bei Monkey Donuts. Ja? Ich weiß nicht, ob die genauso heißen. Das ist wie auch ein Donutladen. Okay. Die haben ja immer so dekorierte Donuts mit, dann ist da oben Toffifee drauf und... Ja, war da auch. Ja. Und wir haben geholt über Too Good To Go. Mhm. Ich glaube, es war pro Donut dann auch noch 1-2 Euro gewesen. Okay. Die sonst eben so 4-5 Euro kosten. Ja. Mhm. 4-5 Euro für einen Donut. Nur noch ganz abschließend, es war so süß, wenn ich da abgebissen habe, hier so um die Oberlippe herum hat es leicht gekribbelt. Oh. Nur vom Zucker. Ja, hallo? Was machen die da rein? Ja. Ben fragt gerade über Insta, der möchte gerne mal ein 360-Grad-View haben. Ja, mach doch. Steh doch mal auf und film doch mal. Ich habe gar keinen Bock aufzustehen, aber ich werde jetzt einfach mal die Kamera in die Luft halten. Einmal mal hochwerfen. Ja, dann mache nicht. Und, nicht quatschen, machen. Ich wollte nur, wir können nur über das Dunkin' Donuts-Thema weitersprechen, wenn ihr wollt. Ich wollte nur nicht, dass ihr euch wundert, was ich gerade tue. Als ob sich unsere Leute, unsere Zuhörer, unsere Zuseher jemals darüber wundern würden, was wir machen. Ja, das stimmt. Daran sind die doch gewöhnt. So, das war der Rundum-View 360 Grad. Nur exklusiv auf Instagram oder auf YouTube. Ja. Wenn wir die Kontrolle über unseren YouTube-Kanal wieder kriegen. Schauen wir mal. Falls, ja. Ja, kriegen wir hin. Ja. Haben wir das Thema jetzt abgeschlossen? Ja, absolut. Okay. Wir können uns jetzt ernsthafteren Themen widmen. Ja. Das war jetzt die zuckerreiche Content. Ich bin zwar immer noch ein bisschen hibbelig, aber erhole mich langsam. Der Weg hierher, wir sind ja zu Fuß, Marc ist ja immer mit Fahrrad und der Weg hierher muss man kurz hinter dich war ziemlich anstrengend für uns Fußgänger. Ich habe doch meine... wie besenkt. Holy. Das passt zu dir, ich habe doch meinen Holy Energy Drink dabei. Gemacht. Genau, willst du einen Schluck? Dann himmelst du nicht mehr so. Ja. Nee. Da muss man dazu sagen, der ist nicht in dieser hässlichen Flasche, wie Stefan das gerade... Nein, ich habe mir das nur umgefüllt auf Arbeit. Mit Pulver gemixt. Hast du Sprudelwasser genommen diesmal? Nein. Nein, diesmal nicht. Ist das der Tee? Ja, es ist natürlich der Tee. Ich habe nur den Energy Drink genannt, weil es zu Marc seinem Thema jetzt passt. Ja. Wenn ihr jetzt Fragezeichen im Kopf habt, ihr findet alle Infos zu diesem Thema in der Ausgabe 100. In den Shownotes. Unter berlin-podcast.de/holy. Ja, achso, da ist sogar ein Link mit einem Code. Mit einem Sparcode, genau. Ja. Tiergarten, schön, oder? Ich war, da kann ich mal an der Stelle Jana und Axel grüßen, weil mit denen war ich am Wochenende hier. Und wir sind gelaufen vom Potsdamer Platz zum Bahnhof Zoo durch den Tiergarten. War sehr schön. Ihr wart ja an dem Bunker gewesen, am Führerbunker. Da waren wir auch. Der ist ja, den gibt es ja an der Stelle nicht mehr. Ne? Da ist jetzt ein Parkplatz. Da ist ja nur noch so eine Tafel. Und der Deckel ist auch noch da. Der Deckel? Ja, wo es reingeht. Ach so, wo ist denn der? Der ist versteckt im Gebüsch. Aber da werde ich beim nächsten Mal eine Privatführung machen. Ja, aber ich kenne jemanden, der weiß, wo der ist. Ach so, weil also es ist für die Leute, die es auf der Karte suchen, das ist eine Parallelstraße zur Wilhelmstraße. Ja. Es müsste westlich der Wilhelmstraße sein. Und das da ist ein bisschen Parkplatz. Schwierig. Obwohl, ja. Westlich, ja, doch, ja, die Wilhelmstraße geht von Norden nach Osten. Ja, da können wir ja auch mal senden. Das wäre auch eine Idee, oder? Können wir mal schauen. Der Jasper ist auch gerade auf Instagram dazugestoßen. Möchte auch persönlich begrüßt werden. Hallo Jasper. Hallo Jasper. Servus. Aus der Sendung schneiden wir das natürlich raus. Apropos, wenn wir schon bei Grüßen sind, wir grüßen ganz zärtlich unsere Kollegen von Zu Schmal für Sofas oder wie heißen die? Zu Breit für Sessel. Die sind hallo ja Kuschi und Hannes. Ja. Schön, dass ihr wieder auf Sendung seid. Genau, wir haben euch vermisst. Wir haben noch eine kleine Überraschung für euch vorbereitet, aber das haben wir zu dieser Sendung nicht geschafft, aber René und ich... Wir sind dran. Ja. Ja, es wird eine neue Rubrik geben, die wird direkt mit euch zu tun haben. Und wir werden einen schönen Teaser dafür produzieren. Ach du Scheiße. Wir machen euch groß. Ja. Ja, apropos groß machen, auf Insta. Hilfe. Auf Insta möchten ja auch gerade zwei Leute groß gemacht werden, ja? Die gerade erzählen, dass sie beide nackt im Büro diesen Podcast hören, gucken. Ach, ja? Und ich hoffe, wir sind kein erotisches Vorlagematerial in irgendeiner Form. Nein. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Genau. Ja. Gut. Ich habe noch eine Frage, noch ein anderes Thema. Friedrichstraße. Ich bin neulich durch von wo bin ich gelaufen? Ich bin früh morgens von irgendwo, von Kochstraße bis zum Roten Rathaus gelaufen, entlang auch der Friedrichstraße. Schöne Strecke. Und da ist mir aufgefallen, dass die Friedrichstraße meines Erachtens jetzt noch viel größer Fußgängerzone ist als vorher. Ach so? Ich dachte, das wäre durch das Thema. Na, ist es nicht ab 1.7. oder so, dass die wieder aufgehoben ist? Achso, weil es stehen noch Schilder da, wie man sich zu verhalten hat. Ja. Und teilweise wirkte das sehr dystopisch, weil du halt diese Straße hast, aber dann sind eben Bänke, Blumentöpfe und so. Ja. Und die Straße sieht aus wie so ein Überbleibsel. Das wirkt richtig, richtig cool eigentlich. Okay. Aber ist vorbei jetzt, ja? Habe ich noch nicht gesehen. Ja, soll ja. War das 1.6. oder 1.7. wo das aufgehoben wurde? Also wenn man mich jetzt nochmal fragen würde, ob ich dafür wäre, die Friedrichstraße ruhig zu legen, dann würde ich da ganz fettes Ja ranmachen. Echt? Okay. Weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist und weil man sich dran gewöhnt hat. Boah. Nee, ich bin das, also bin da schon mal vor einiger Zeit gewesen. Das ist doch bestimmt ein Jahr her. Ja, ja bestimmt. Schon eine Weile her. Und war jetzt vielleicht das zweite Mal gefühlt, aber jetzt ist es mir noch mehr irgendwie bewusst geworden. Ja, und hat sich sehr positiv eingebaut. Naja, wenn man die anliegenden Geschäftsinhaber fragt, die werden dir etwas anderes erzählen. Aber was, guck mal, ganz ehrlich, mit dem Auto, fährst du da vorbei, haben die 3 Windschalter? Kann man da irgendwo parken? Ich weiß es nicht, aber davon gehe ich aus. Wenn das befahrbar ist, dann kann ich da auch parken. Ich kann mich an diese Unterhaltung auch erinnern, gerade kurz bevor hier der Schlagabtausch zwischen Frau Jarasch und Frau Giffey war das ja ein Riesenthema, was da zwischen den beiden hin und her ging. Ja. Und da hatte ich das noch nachvollziehen können, aber jetzt, wo ich da gewesen bin, dachte ich so, wenn da Autos fahren, was haben die von dem Autoverkehr, der da lang geht? Da habe ich noch nichts von. Tja. Ist doch jetzt viel geiler, wenn da Leute langlaufen können. Tja. Ich weiß es nicht. Ich bin da hin und her gerissen, weil es wird ja auch gesagt, dass der Autoverkehr, wenn du eine Straße sozusagen beruhigst, muss der Autoverkehr natürlich auf einer anderen Straße vermehrt werden. Das ist irgendwie automatisch so. Aber genau, der Verkehr muss ja irgendwohin ausweichen. Genau. Ne? Kurzes. Und das belastet dann die anderen Seitenstraßen, die noch viel kleiner sind als. Ja, das kann natürlich auch sein. Es wird Argumente geben, ich wohne da nicht, ich halte mich da nie auf, also möchte mich da auch nicht irgendwie. Das ist halt dein Eindruck, genau. Das ist mein Eindruck und der war sehr schön und ich könnte mir vorstellen, dass derlei Orte richtig angenehm sind. Mhm. Wir haben eine Zuschauerfrage von Ben. Ben fragt. Warte, ich muss die Frage vorher lesen, weil Ben ist mir jetzt im Chatverlauf schon aufgekommen. Ist nicht ungefährlich, was er von sich gibt. Achso. Aber Ben fragt, würdet ihr lieber 1 Euro für jede gute Tat oder 100 Euro für jede schlechte Tat bekommen? Was ist das für eine Frage? Da verdienen wir ja nichts. Nee, also ich würd den Euro nehmen, Ben. Ja, wir müssen ja positiv rangehen, ne? Drauf geschissen. Reich und berühmt in 5 Minuten. Genau. Ich nehme die 100 Euro. Ja, das war klar, such dir meine Oma die erste Million ist schnell gemacht. Genau. Ne? Apropos, danke für dieses Einschlagen dieser Richtung. Ja. Wir hatten heute einen Dreh gehabt im Büro und da gab es für die Leute, die aufgezeichnet wurden, das waren normale Menschen wie ich und du. Das waren normale Menschen wie du und ich. Ja, was denn jetzt? Normale Menschen oder wie du und ich? Ja, es waren halt ganz normale Menschen. Auf jeden Fall haben die eine... ich sage mal, fürstliche Entlohnung bekommen für diese Drehzeit. Mhm. Und mit dabei war ein über 80 Jahre alter Mann. Und nachdem man so beim Smalltalk dann so fragte, und was machst du jetzt mit dem Geld? Sagte der, ja, ich nehme das und gebe das anderen Freiwilligen. Ja, siehst du. Der hat eine Kasse, alles, was er an Aufwandsentschädigungen für irgendwas bekommt, für seine ganzen freiwilligen Arbeiten und so, wirft er in die Kasse und von diesem Geld organisiert er dann gemeinsames Kaffee trinken. Das finde ich nett. Oder schiebt das wieder in sein soziales Engagement. Schön für ihn, wenn er darauf nicht angewiesen ist, auf dieses Geld. Ja, würde ich nicht sagen, er ist halt Rentner. Das war auch sehr erstaunlich. Er hat gesagt, er macht das seit er 18 ist, ist er ehrenamtlich unterwegs. Sehr sozial. Ja, fand ich auch mega. Das mache ich, da kann ich mich anschließen. Das mache ich nämlich mit meinem Geld, was ich für Blut- und Plasmaspenden kriege, genauso. Okay. Was fragt da der Ben? Ben will, glaube ich, mitmachen. Oder weder Community Edition. Ja, Ben fragt, würdet ihr lieber ein Jahr eine neue Person heiraten, jedes Jahr eine neue Person heiraten oder eine zufällige Person euer Leben lang? Jedes klingt, Jahr eine neue? Kann auch nach hinten losgehen. Ja, das klingt irgendwie nach einer Fangfrage. Ja. Ben, was hast du für ein Leben, dass du so eine Frage dir ausdenkst? Lass mich raten, aus der Nummer kommen wir heil eh nicht mehr raus. Warte mal, weil die Frage ist gestellt. Die obwohl, ganz ehrlich, wenn du jedes Jahr eh jemand Neues heiraten musst, dann musst du den gar nicht richtig kennenlernen. Okay. Ja, hurra. Aber toll. Eine Person für ein Leben lang zufällig. Stell das mal kann vor, funktionieren. Es würde Stefan zum Beispiel werden. Ja. Ja. Also mehr Glück kann man da nicht haben im Leben, oder? Dann okay, dann Entschuldigung, dann lass dir vorstellen, Marc würde es sein. Ja gut, das ist natürlich Pech dann, ja. Ja, aber da kommst du ja nun mal, kommst du ja nie wieder raus. Ja. Tja, schwierig. Mit dir fangen, mit dir hangen. Ja. So, ich muss mal kurz den Sendeplan gucken, ob das überhaupt Platz hat, was du da willst. Nein, hat nicht. Hat nicht? Gut, dann machen wir einfach weiter. Genau. Wir ignorieren dich jetzt einfach, Ben. Genau, wir müssen noch jemanden grüßen. Ja. Und zwar unseren Stammhörer Gordon. Gordon. Er hat wieder aufgeholt, nicht aufgehört, er hat aufgeholt. Hat er auch. Und lässt uns grüßen und er sagt... Die Mediathek-Tipps sind immer super. Die Filmtipps, die wir ihm geben, damit beschäftigt er sich intensiv. Aber die Filmtipps, wo man hinter einer Bezahlschranke gucken muss, die mag er nicht, weil das hat er nicht. Und das ist auch völlig okay. Und nee, ist es nicht. Doch, ich finde es okay. Ja. Gordon, kurbel die Wirtschaft an. Ja, aber doch nicht die amerikanische Wirtschaft. Und in dem Zusammenhang muss man sagen, unser Film- oder Serientipp, den wir mal hatten, Doppelhaushälfte, da gibt es inzwischen die zweite Staffel. Könnt ihr euch angucken, in der ZDF-Mediathek. Da haben wir schon... Was sag nochmal den Tipp? Doppelhaushälfte, ZDF-Mediathek. Habe ich jetzt schon aus verschiedenen Richtungen bekommen, diesen Tipp? Ja. Ist das wirklich gut? Hast du es gesehen? Also die ersten Folgen fand ich gut, aber ich finde nicht jede Folge gut, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist halt Geschmackssache. Trotzdem ganz witzig. Ja. Na? Also Hausaufgaben zum nächsten Mal, guckt euch alle Doppelhaushälfte an. Wie viele Staffeln, wie viele Folgen? Zwei Staffeln und pro Staffel, glaube ich, 10 Folgen oder so. Und Thema ist gefangen im selbstgebauten Haus mit der Nachbarschaft. Ja, genau. Ja. Genau. Wer hätte es erwartet? Ja, aber coole Schauspieler, finde ich. Minkai Panty zum Beispiel. Ach, Minkai. Ja, kennt man ja noch von Viva. Ja, also Viva kennt jetzt auch nicht mehr so viele Leute. Wir sind, glaube ich, die Letzten. Stimmt. Die letzte Generation. Ja. Die letzten drei, die Viva noch kennen. Ja, so Musiksender überhaupt, ne? Gibt es ja kaum noch. Wir sollten uns mal eigentlich mal mit jungen Leuten zusammensetzen und denen die alten Sachen überliefern. Das stimmt. Wollen wir uns nicht lieber irgendwie beliebt machen? Naja. Ja, ja, wir können ja versuchen, ob es beides geht. So ist es. Gut, Stefan. Stefan? Wie geht's weiter? Haben wir noch ein paar Tipps? Ja, haben wir noch irgendwie... Tipps und Themen? Smalltalk-Themen. Ich hätte noch einen Tipp, ja. Weil wir gerade bei Filmtipp waren. Ich habe auch noch einen Tipp. Ist kein gelben Schnee, aber ich nehme an, das meinst du nicht. Das kann ich mir nicht merken. Bis zum Winter hat er das vergessen. Ja. Also, ich habe einen Tipp und zwar hinter einer Bezahlschranke leider. Ja. Aber Arnold, die Dokumentation über Arnold Schwarzenegger auf Netflix. Von, ich glaube, aktuell aus diesem Jahr. Ja. Und 3 Folgen lang. Kann man sich angucken. Für die Leute, die, ich hatte ja schon mal den Buchtipp gegeben, Total Recall, die Arnold Schwarzenegger Biografie. Für die Leute, die das Buch gelesen haben, 600 Seiten, 650 glaube ich. Okay, ordentlicher Wälzer. Die werden sich freuen, dass es dann endlich Bildmaterial zu dem Erzählten gibt, weil er greift da viele der Themen auf und das hat zumindest mein Arnold-Erlebnis sehr bereichert. Ja. Und es sind sehr viele überraschende Dinge da. Also zum Beispiel, dass Arnold Schwarzenegger Millionär geworden ist, nicht durch Filmspielerei, sondern durch Immobilien. Und das schon, bevor er überhaupt bekannt war. Siehst du? Ne? Einer der wenigen Fakte, die man, oder einer der vielen, die man vielleicht noch nicht kannte. Sehr inspirierender Mann. Mhm. Sein Buch war von 2014 und es ist ein neues auf dem Weg. Am 10. Oktober, irgendwann dieses Jahr. Ja. Im Oktober kommt Be Useful. Be Useful. Be Useful. Das ist der Slogan seines Vaters, seines sehr strengen Vaters. Mach dich nützlich, sei nützlich. Genau. Und ich bin sehr gespannt, ich warte drauf. Arnold, ich nehme eine Kopie. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da kommt mir gerade noch, hat jetzt nichts mit Arnold Schwarzenegger zu tun, aber mir kam gerade noch die Erinnerung, auf dem Weg hierher habe ich ein Tesla gesehen, in komplett pink. Und das passt dazu, weil jetzt gleich, während wir hier aufnehmen, im Berliner Olympiastadion spielt Pink. Hä? Ja. Und was hat jetzt der Tesla mit dem... Ja, der war pink. Der hat mich daran erinnert, sonst hätte ich es ja wieder vergessen. Ich bin neulich bei Rot über die Ampel gegangen. Ach du Scheiße. Und welche Farbe hat Blue? Ja, das habe ich da gesehen, ja. Auf dem Weg hierher, ne? Bist du hier... im Tiergarten, über die rote Ampel. Ist das ein Zufall, dass die Ampel rot ist und Blut auch? Ja. Ich glaube nicht. Hat alles, ich glaube auch nicht. Alles seinen Sinn, ja. Und warum ist die Ampel dann grün, wenn man rübergehen darf? Genau. Na? Weil einem vom Blut angucken schlecht geworden ist und man grün im Gesicht wurde. Echt? Es, ist doch logisch. Mir wird nicht vom Blut schlecht. Das macht keinen Sinn. Wenn auch ihr komische Fragen habt da draußen, schickt sie mir zu. Sie werden mit so Sicherheit wie der Ben, genauso sach- und fachgerecht beantwortet wie eben gerade. Genau. Ich möchte noch mal ganz kurz den Folgentitel dieser Folge, darf ich das mal bitte haben? Wenn das stimmt, bin ich gespannt, was jetzt noch passiert. Ja, aber René, du hast uns auch auf die Idee gebracht. Wie? Genau, kommen wir doch mal dazu. Wollen wir dazu kommen? Na gut. Wie kommen wir denn zu diesem Folgentitel? Aber du musst natürlich jetzt den Folgentitel noch mal vorlesen. Für weil die Leute, die nicht sehen können. Richtig. Für die Blinden unter den Tauben. Und für die Podcast-Hörer. Stefan, nee, Marc hat es wahrscheinlich wieder entschieden. Marc hat entschieden, dass die heutige Folge heißt Erektion zum Frühstück. Ja, genau. Und da gibt es einen Hintergrund. Was ist das? Und den Hintergrund erklärt uns jetzt Stefan. Ja, kann ich dir sagen. Du bist ja nicht ohne Grund auf die Idee gekommen. Du wolltest uns ja was erzählen. Lenk doch nicht ab, René. Nein. Du wolltest uns doch was erzählen. In unser Resi, weil wir uns natürlich immer ganz kurz machen. Alle, die unter 18 sind, können jetzt bitte mal kurz ausschalten. Ja, alles gut. Stefan erzählt nämlich aus seiner Privatsphäre. Nein, also René hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass er immer auf seinem Lieblings- und Zweitlieblingsradiosender RS2 und Berliner Rundfunk. Einspruch? Seit Gelinde Jeneke nicht mehr dabei ist, ja, muss ich sagen, bin ich am Schwanken. Und? Ob ich das noch als Lieblingssender... An der Stelle Grüße an Gelinde Jeneke, die hat nämlich jetzt einen Podcast. Ja, den werden wir verlinken. Das können wir vielleicht machen, ja. Na? und auf diesem Radiosender kommt zu jeder Tag- und Nachtzeit, im wahrsten Sinne des Wortes, Werbung für... Du sagst schon! Wie ist denn der Slogan? Sag den Slogan. Den haben wir nicht aufgeschrieben. René, wenn du ihn weißt, dann nee, das, nee, ich weiß für nicht. Das älteste. Die älteste. Das älteste. Ja, René, das ist dein Thema. Demenz live. Ja. Mit René und Stefan. Warte, Sie sagen, warte, bleib dran. Wir haben es gleich raus. Sie sagen, das älteste Sextoy der Welt. So sagen sie es. Ja, das ist natürlich eine normale Werbung. Eine Erektion. Erektion. Genau. Und das läuft am Wochenende zur Frühstückszeit, die bei mir nicht erst um 20 Uhr ist, im Radio. Ja. Und meine Kinder gucken mich bei dem Wort Erektion krümelnd an. Und ich sage dann immer, das erklärt euch die Gelinde. Nein, aber ich habe nicht, was ich nicht verstanden habe, ist, warum um so eine Uhrzeit so eine Werbung kommt. Ja, weil die wahrscheinlich... Also zum Kaffee passt das natürlich. Die Morgenlatte im Radio. Ja, Latte Macchiato. Daher kommt der Name vielleicht. Nee, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ob es da Regeln gibt. Aber letztendlich sagen die doch nichts Schlimmes, oder? Nein, aber warum? Also ich verstehe überhaupt nicht die Zielgruppe. Sitzen da Leute, die keine Morgenlatte haben und sich sagen, oh, dann das ist jetzt eine gute Hilfe keine da. Keine Ahnung, Morgen. Keine Ahnung. Im Fernsehen gibt es zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie Werbung für Vagisan gegen Scheidentrockenheit. Stimmt. Ja, es ist doch so. Ne? Nachmittags im Seniorenprogramm. Absolut. Ja, ich denke dann immer, was soll man sich darüber Gedanken machen? Ist mir doch Latte. Quasi. Ja. Ne? Nächstes Thema, Stefan. Ja, ach, das war schon. Ja, die... Das war die Geschichte dahinter. Okay. Haltet auf jeden Fall Ausschau nach dieser Folge unter dem Titel Erektion zum Frühstück. Genau. Na? Jetzt wisst ihr auch, und warum, freut euch drauf. Warum René diese Erektion zum Frühstück immer hat. Ja, sehr schön. Dann hatten wir eigentlich ein großes Thema, was wir auch schon angeteasert haben. Ja. Aber ich hätte noch einen Tipp, weil wir ja immer sagen, wir wollen ja so Berlin-Events promoten. Wir haben jetzt die Special Olympics verpasst. Du sind aber auch ein paar Trottel. Du bist aber auch ein Trottel, genau. Nee, war richtig schön. Ich habe es gesehen, war auch am Brandenburger Tor da. Habe zufällig ein paar Leute getroffen auch, die ich kannte. Und ein Event, was jetzt noch folgt, ist zum Beispiel der Kultursommer, das Kultursommerfestival in Berlin. Ja. Kann man kurz und knapp sagen, kostenlose Veranstaltung, ein Sommer, über 100 Events, umsonst und draußen. Von der Stadt Berlin. Nee, von wann bis wann? Das geht von Ende Juni bis zum 3. September. Da habe ich leider keine Zeit mehr. Könnt ihr gerne auf der Webseite www.draußenstadt.berlin gucken. Da ist der Kultursommer verlinkt. Und das Motto ist, entdeckt Berlin gemeinsam neu. Kultursommerfestival. Ja, Kultursommerfestival. Da bin ich es gespannt. Es gibt auch umfangreiche Plakatwerbung, zum Beispiel auf Bahnsteigen und an Bushaltestellen. Da einfach mal drauf achten. Ja, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Guter Tipp. Und das geht um alles. Es geht um Musik, um Shows, um Führungen, Museen, Gärten etc. Und vorher informieren, weil manche Veranstaltungen muss man natürlich sich vorher anmelden. Und das gilt genauso. Noch ein super Tipp. Leider jetzt für euch schon, müsst noch einen Monat warten, denn am Sonntag ist ja wieder der erste Sonntag im Monat. Und da gibt es natürlich in Berlin den kostenlosen Museumstag. Und da sind auch immer ganz viele kulturelle Institutionen dabei. Also es lohnt sich. In der ersten Juliwoche, also in einer Woche von jetzt an ungefähr, findet wieder Rave the Planet statt. Die Nachfolger, nicht offizieller, aber quasi eine Nachfolgeveranstaltung der Love Parade. Stimmt, ja. Ja, vielleicht können wir im Rahmen des Kultursommerfestivals eine Podcast-Aufzeichnung mal vorher bekannt geben und das auch als Draußen-Event, als kostenfreies anbieten. Kann man auch machen. Ist also ja auch, ich würde kommen. Unser Kulturbeitrag. Ne? Und wir haben noch für alle, die Action lieben, haben wir noch ein Event. Also mehr können wir heute nicht machen. Ne? Und zwar der 60. Berliner Volksfestsommer auf dem zentralen Festplatz. Marc, kennt den? Hat ich kenne den, empfohlen? Ja. Nee, ich habe den zentralen Festplatz halt mit Sicherheit noch nie empfohlen. Nee, aber die Veranstaltungen dort. Naja. Wir wollten ja schon mal dort aufnehmen. Echt? Ja, ja. War uns nichts Besseres. Achso, also, ich war da auch schon mal. Ich mag den Festplatz überhaupt nicht. Das ist doch einfach nur eine große Rummelwiese. Naja, klar. Das ist ja das Schlimme, es ist überhaupt keine Wiese. Es ist einfach nur ein Schotterplatz. Ein Veranstaltungsort. Und er ist direkt an der Autobahn, oder? Ach schön, romantisch. Ja. Aber das ist doch direkt an der Autobahn, oder? Wie auch immer. Also da fährt der Bus sogar ein bisschen auf der Autobahn. Ich bin da nämlich schon oft vorbeigefahren. Ich überlege, ob ich da... Es ist eine Autostraße. Ja, aber schon eine ganz schön fette Autostraße. Aber da sind quasi zu allen Jahreszeiten irgendwelche Events. Ne? Und aktuell halt der Volksfestsommer bis 16. Juli noch. Also ein klassischer Rummel, freier Eintritt, Mittwoch bis Sonntag. Ich denke auch klassischer Rummel. Und wir haben den Kind einen Namen. Ein Brautpaar, zeig doch mal hier. Da muss René von hinten hat wieder jetzt geschlafen. DSGVO. Also genau. Hier ist gerade ein Brautpaar vorbeigefahren. Zum Thema von Dings gepeilt, hätten wir gleich fragen können, wie das ist. Wen würdest du denn zufällig heiraten wollen? Ja. Oder lieber den Mann fürs nicht Leben. Zeigen. Genau. Na, bei ihr weiß man ja schon die Antwort. Der Mann fürs Leben. Oh, jetzt habe ich zu viel verraten. Ich stehe auf Verheiratete. Genau. Also für alle Fans vom Heartbreaker und Haunted Mansion, geht dorthin. Ja. Gut. Wo kommt er denn her? Aus dem Gebüsch gekommen mit dem Fahrrad. Ihr dürft nicht immer ablenken. Wir müssen natürlich auch unsere Podcast-Hörer unterhalten. Ja. Weil die sind ja nicht mit der Kamera dabei. Ja, da sind sie doch selber schuld. Wir haben ja nun tausendmal gesagt. Du bist ja nicht drin. Diese Hörer sind doch selber schuld. Nein. Ich kann es ja gerne nochmal wiederholen. Seid ihr nicht. Immer mittwochs oder auf unserem gesperrten YouTube-Kanal. Der ist doch nicht gesperrt. Also ich komme da drauf. Man kann nur nichts mehr hochladen. Ja, das kriegen wir schon mal hin. Du musst doch hier nicht von deinen Unlänglichkeiten mit der Technik berichten. Ja. René, ja. Zu Hause hast du doch auch immer einen Spaten neben dem Fernseher zu liegen. Ja, falls mein Kanal ausfällt, kannst du dir gleich einen neuen graben. So ist es. Schlumpf. Na? So, gut. Das war dein Witz. Haben wir noch ein Thema? Ja, wir haben wir noch ein Thema? Ganz viele wir Themen. Wir senden seit gut 34 Minuten. Ja. Warte, wir mal, die Aufnahme läuft immer noch. Ja, oh, das ist gut. Einmal frei. Dann nehme ich noch einen Schluck und in der Zwischenzeit kann Marc das neue Thema, die unsere Zuhörer und ZuschauerInnen das neue oder nächste Thema. ZuschauerInnen, ja. Bitte. Ja. ZuschauerInnen und außen. Okay. Und ihr fragt euch, warum wir hier zunächst kommen. Brauchst du eine Tablette? Ihr fragt euch, warum Marc nach der Aufzeichnung immer noch zum Therapeuten fährt. Ja, genau. So ist es. Also, bitteschön, Marc. Das große Thema dieser Sendung ist ein recht ernstes. Oh. Es geht um Fake-Shops. Ach, Wir wollen. Kann man da Fakes kaufen? Was Fake-Shops sind, warum das ein Thema ist, warum wir euch für dieses Thema sensibilisieren wollen. Ja, kurz gesagt, man muss sich schützen. Ja. Man muss Fake-Shops erkennen, denn Fake ist an der Stelle nichts Gutes. Das hat nichts mit Erektion oder so zu tun. Eine Fake-Erektion. Ein Fake-Shop, der gaukelt dir nur vor, etwas anzubieten und letzten Endes geht es nur darum, irgendwie Geld von dir irgendwie zu bekommen und die Gegenleistung besteht in gar nichts. Das heißt, nichts dafür. Die getätigte Kaufentscheidung wird einfach mal rigoros ausgenutzt. wird ad absurdum geführt. Hinterhältig. Na, letztendlich wirst du gelockt irgendwie, entwickelst wahrscheinlich Sympathie oder bleibst dran. Und sobald du bestellt hast, ist vorbei. Nee, ich sag dir, wie es läuft, Stefan. Ja, dann bitte. Du gehst auf Instagram, siehst irgendeine Werbung und denkst dir, oh, das ist ein geiles Produkt. Ja. Und dann ist es auch noch so günstig, gehst auf die Seite und dann bist du in einem Shop, wo das so günstig ist, wo, wie nirgendwo anders. Genau. Dann bezahlst du halt mit Vorkasse, weil natürlich ja bei dem Preis, bevor es weg ist, sind ja auch nur noch zwei da. Genau. Zwei von den coolen Sachen sind noch da. Das übrigens auch fake ist. Und dann kommt es nicht. Ja. So, da kommen wir schon zum ersten Tipp. Ein Fake-Shop erkennt ihr daran, dass die Sachen erstaunlich günstig sind. Unnormal günstig. Genau. Also, notieren. Also, überdurchschnittlich günstig. Werdet hellhörig. Und des Weiteren, ihr denkt euch wahrscheinlich, naja, so ein Fake-Shop zu erkennen, das wird wohl nicht so schwer sein. Wenn ich überlege, so ein großes Versandhaus, das ist jetzt Amazon oder ihr so, ihr kennt vielleicht noch die alten klassischen Versandhäuser, die so fette Kataloge damals immer Otto. Hatten. Neckermann, Otto, Quelle, sowas alles. Und die haben jetzt irgendwie auch Online-Shops. Das heißt, sie bieten eine Fülle irgendwie an Produkten an aus allen möglichen Lebensbereichen. Und ihr denkt euch, naja, so einen Shop einfach nachzubauen, das wird ja nicht gehen. Die Firmen, die stecken da sehr viel Geld rein und entwickeln das jahrelang. Das lohnt Problem sich. Ist, die Kriminellen machen das auch. Ja. Da fragt man sich auch, der Moment, wenn ich da schon so viel Gehirnschmalz und Geld investiere, um so einen Shop aufzubauen, kann ich mein Geld dann nicht gleich mit ehrlicher Arbeit verdienen? Ja, das stimmt. Ja, vielleicht mal ein Tipp an alle Kriminellen da draußen. Ja. Jedenfalls, es ist auch da wieder ein wie sagt man, so ein Hase- und Igel-Rennen. Ja. Also die momentan haben die Kriminellen wieder aufgerüstet und machen es uns Rechtschaffenden deutlich schwerer, so einen Shop zu erkennen. Also auf den ersten Blick merkt ihr das überhaupt nicht. Ja. Genau, da muss man so ein internes Punktesystem für sich aufbauen und so eine interne Checkliste abgeben. Ja, und das machen wir gleich zusammen. Ja, das ist cool. Übrigens, ich habe neulich auch, ich habe mir ein Buch über Internetbetrug gekauft. Mhm. Ist bis heute nicht angekommen. Der war sehr gut, aber ist was Wahres dran, ne? Wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja, na gut, wollen wir mal so ein paar Kriterien aufziehen, die darauf hindeuten könnten. Genau, worauf man achten soll, genau. Da presche ich mal gleich vor. Ja. Das Fehlen eines Impressums. Ein Impressum ist gesetzlich vorgeschrieben. Dort findet ihr Kontaktmöglichkeiten, damit ihr direkt mit dem Betreiber eines Shops Kontakt aufnehmen könnt. Ich gucke gleich mal, ob ihr auf unserer Seite sowas. Also was weiß ich, wenn irgendwas schiefgelaufen ist etc. oder so. Die müssen ja ein entsprechendes Beschwerdemanagement haben etc. Genau. Und wenn so etwas fehlt, das ist ein eindeutiger Beleg dafür, dass dort etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. So. Vor allen Dingen schon deswegen, weil es in Deutschland vorgeschrieben ist. Jetzt gibt es aber schlaue Kriminelle, die jetzt machen auch. Halt einfach ein Impressum hin. Genau. Und die Sache ist die, da gibt es ja zwei Varianten. Entweder ist es ein geklautes Impressum tatsächlich von einer echten Firma. Oder es ist ein Impressum, bei dem ihr zum Beispiel die Handelsregisternummer nicht findet, wo vielleicht dann nur, also so ein Handelsregistereintrag ist auch Pflicht, weil ihr könnt auf einer Webseite im Internet, und zwar, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, handelsregister.de, da könnt ihr die Handelsregisternummer eingeben und bekommt Informationen über das Unternehmen. Und wenn ihr eine Nummer eingibt und das Unternehmen taucht da nicht auf, wichtig ist, verdächtig. Kann das wirklich sein, dass unter einem Handelsregistereintrag mehrere Firmen auftauchen? Ich weiß es nicht. Also ich habe heute nur schnell den Test gemacht, weil die Handelsregisternummer von unserem Unternehmen ist recht kurz. Mhm. Ich glaube, es sind 6 Stellen. Ja, ja. Und da tauchten dann aber 3-4 andere Unternehmen auf. Das ist, denke ich, nicht üblich. Weil, also ich weiß, dass, sagen wir es mal so, ich weiß von einem entsprechenden Bereich, da sind mehrere Firmen, die arbeiten sehr eng zusammen. Unter einem Dach und jede einzelne von diesen Unterfirmen hat eine eigene Handelsregisternummer. Okay. Hast du jetzt die Braut gezeigt? Ich habe es kurz gezeigt von hinten. Das Brauttaxi kam nochmal vorbei. Genau, aber wie gesagt, handelsregister.de kann man mal, da kann man zumindest schon mal schauen, ob da sehr gut. Informationen hinhauen. Mhm. Gut, Impressum haben wir. Was, Stefan, was kennst du denn für ein Kriterium für einen Shop? Wenn du einen Fake-Shop machen würdest? Wenn ich einen Fake-Shop machen würde? Was würdest du? Na, da würde ich doch ganz viele vertrauenswürdige Zertifikate, Logos von Zertifikaten auf die Seite mitpacken. Aha. Und ganz viele 5-Sterne-Bewertungen von Kunden. Fake-Kunden natürlich. Ja. Fake-Sterne von Fake-Kunden einfach behaupten, dass man der größte, schönste und beste Fake-Shop der Welt ist. Nicht Fake-Shop, sondern Shop der Welt ist. Ja. Und künstlich versuchen, Vertrauen aufzubauen. Oder vertrauensbildende Maßnahmen auf der Website. Einfach überbordend. Genau. Das heißt, ich komme rauf und denke so, was für ein vertrauenswürdiger Shop. Ja, man könnte zum Beispiel gucken, wie die Sprache ist. Also ob vielleicht Sprachfehler enthalten sind. Das und du bist schon beim nächsten Punkt. Ja, das ist ja ein Punkt, der wahrscheinlich immer weniger auftritt, aber weil das immer ausgebiefter wird. Ja. Weil ich glaube, da bist du aber auf einem Irrtum aufgesessen. Ja. Ich würde nämlich meinen Fake-Shop mit Rechtschreibfehlern mit Absicht spicken, damit sich nur die Idioten melden. Clever, oder? Was will ich denn mit jemandem, der dann schlau ist und vielleicht sagt, oh, jetzt werde ich aber mal hier mein Geld zurückfordern und die besten Anwälte und Verbraucherzentralen. Sollte man auch gleich die einfache Sprache verwenden. Also gleich seine Zielgruppe aber entsprechend avisieren. Schrift, genau. Also Schriftfehler, Sprachfehler können natürlich den Übersetzungssachen geschuldet sein. Ich möchte meinen, ein Krimineller auf ganz hohem Level macht das sogar mit Absicht, um die Zielgruppe noch ein bisschen mehr einzugrenzen. Ja, also es betrifft ja nicht nur dann die Webseite, sondern dann auch die Kommunikation in den E-Mails. Ne? Da könnte man ja auch Hinweise finden, es klingt aber komisch und ist aber irgendwie... Auf Fake-Shops gibt es keine Kommunikation mit E-Mails. Du kriegst keine E-Mail-Bestätigung, wenn du was bestellst? Bestimmt nicht. Wie? Wenn das Geld da Geld ist ja genau. Also wenn ich Krimineller wäre, pass auf, noch ein Punkt. Genau, dann sind wir beim Thema Kommunikation. Genau. Wenn ich einen kriminellen Fake-Shop aufmachen würde, würde ich zum Beispiel versuchen, jegliche Kontaktaufnahme zu unterdrücken. Ich würde also keine Telefonnummer raufpacken, sodass man mich nicht anrufen kann zum Beispiel. Mhm. Oder falsche Telefonnummern. Ich würde auch keine E-Mail-Adresse raufpacken. Ja. Das heißt, ich würde gucken, dass so wenig wie möglich Kommunikation mit mir möglich ist. Ja klar, genau. Und wenn ich ein schlauer Kunde wäre, der so ein geiles Angebot sieht und sich unsicher ist, dann würde ich die Kontaktmöglichkeiten, die da sind, nutzen, um in den Dialog zu gehen. Mhm. Habe ich übrigens tatsächlich schon gemacht. Ich hatte mal ein Angebot gehabt, 10% unter dem Marktpreis für Gear, Musikgear. Und da dachte ich, das kann nicht sein. Hm. Und es war irgend so ein kleiner Pupsladen in Sachsen. Und ich dachte, nee, komm, das ist... Aber ich wollte das so sehr, dass ich angerufen habe. Hm. Und ich habe mit einem Menschen gesprochen. Und dann kamen noch andere Kriterien dazu, die mich natürlich dann haben von dem Fake-Shop-Gedanken wegkommen lassen. Ja, also... Eine Sache kann man auch noch machen, wenn man sich unsicher ist oder vielleicht den Verdacht hat, oh, das ist, ob das so seriös ist, einfach mal nach dem Shop googeln. Vielleicht findet man dort das ist aber schlau. Foreneinträge oder so, wo vor dem Shop gewarnt wird. Das kann ja auch immer mal sein. Du sagst also, wenn ich diese tolle Armbanduhr, die sonst 300 Euro kostet, für 150 Euro sehe, sollte ich vorher den Namen des Shops in Google eingeben. Zum Beispiel. Und vielleicht noch das Wort Erfahrung dazu schreiben? Ja, oder Fake. Und vielleicht kommt da was. Ja, da ist wahrscheinlich nur die Uhr Fake. Marc, was würdest du denn noch machen, wenn du einen Fake-Shop hättest? Wenn du selber einen hättest. Was ist mit Bezahlen? Ich würde nichts bezahlen. Nein, wenn du einen Fake-Shop hättest. Wie würdest du denn die Bezahlabwicklung eigentlich machen an einem Fake-Shop? Oh ja, ich würde natürlich auf Vorkasse pochen. Vorkasse possen. Ja. Wie jeder vernünftige Fake-Shop-Anbieter. Also, ein seriöser Shop, der bietet bestimmt PayPal an oder Kauf gegen Rechnung vielleicht sogar im Idealfall. Was für mich als Kunden natürlich irgendwie sehr, sehr entgegenkommend ist. Ja. Aber wenn ich ein Krimineller wäre, würde ich halt versuchen, so schnell wie möglich an das Geld ranzukommen, weil je früher ich das Geld habe, desto schneller kann ich den Kunden ad acta legen. Muss mich überhaupt nicht mehr um den kümmern. Wir hatten noch in dem Zusammenhang sogar schon mal gesprochen wegen der Kontonummer, die unter Umständen dann kurz vorher wechselt, also wechselnde Kontonummer, weil irgendwelche Konten dann schon gesperrt wurden und man dann neues und PayPal will ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, Marc, weil das ist an und für sich eine sehr gute Idee, nur auf PayPal zu bezahlen. Das habe ich aber, nicht gesagt, aber ja. Okay, aber es ist ziemlich sicher. Okay. Das einzubeachten, wenn die Option für Freunde benutzt werden soll oder Spende gibt es offenbar auch, dann erlischt der Käuferschutz. Ja. Weil dann dient PayPal, glaube ich, nicht mehr als Treuhänder, also als jemand, der das Geld quasi zwischenhält. Deswegen nur, also hier nichts mit Freunde-Deal oder so machen. Weil das Unternehmen muss das Geld auch ordentlich abrechnen. Wäre nämlich auch ein Hinweis, wenn es nicht sauber über PayPal läuft, ja, dann wird auch nichts. Aber macht denn das Sinn in einem Fake-Shop? Achso, ja doch, genau, du würdest ja an Geld kommen, genau. Du kannst ja auch Kreditkartennummern. Ja, Kreditkarte ist unter Umständen, habe ich gelesen, eine Fake-Shop-Zahlvariante. Ja. Aber wahrscheinlich nicht so beliebt wie Vorkasse oder Barzahlung. Naja. Ja, aber habt ihr denn schon selber Erfahrungen damit gemacht? Seid ihr mal irgendwie reingefallen auf sowas? Oder? Nein, noch nicht drauf reingefallen, aber beinahe. Beinahe? Ja, also Tina hatte tatsächlich irgendwas gesucht und geht ins Geschäft und sagt, ja, ich suche das und das und dann gibt's hier nicht und gibt's da nicht und von Pontius zu Pilatus und irgendwie gerannt und am Ende sagt sie, ach scheiße, jetzt kriegt das Zeug nirgendwo, worum auch immer es sich damals gehandelt hat, ich muss das irgendwie online bestellen. Und nun ist sie natürlich jemand, der gerne jeden Cent dreimal umdreht und hat natürlich nach dem mit Abstand besten Angebot gesucht. Ja, hat sie sehr gut gemacht. Und ist dann wirklich an einen sehr, sehr großen Shop gekommen und hat mich dann auch gefragt, sagt sie, guck mal, sieht das hier seriös aus? Und ich beschäftige mich dann natürlich auch ein bisschen damit und man ist nicht ganz unbeleckt und habe da einige Kriterien abgeklopft. Und es hat wirklich beinahe ein Stündchen gedauert, bis ich mir einigermaßen sicher war, das ist ein Fake-Shop, lass mal die Finger davon. Also es hat mir gezeigt, da muss man wirklich, wirklich vorsichtig sein. Und ich habe wirklich alles gemacht, worüber wir jetzt gesprochen haben, inklusive des danach Googelns. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ja. Dass man einfach mal guckt, gibt es Erfahrungsberichte von anderen Leuten im Internet, die mit denen zu tun hatten. Manchmal hilft es auch, wenn man die Möglichkeit hat, zu überprüfen, wie lange der Shop schon existiert. Das könnte man zum Beispiel am Domainalter machen. Fake-Shops sind immer relativ schnell da und wieder weg. Es gibt sogar, ihr müsst mal googeln nach Fake-Shop-Finder. Und auf der Seite, wo der Fake-Shop-Finder ist, da ist nicht nur eine Liste sämtlicher Fake-Shops. Da kann man dann mal den Laden, den man oder die Webadresse eingeben und dann sieht man, ob es vielleicht ein schon registrierter Fake-Shop ist. Da gibt es auch einen Kalender. Richtig, einen Fake-Shop-Kalender. Und da steht nämlich, dass es Produkte gibt, die saisonal bedingt einen Beliebtheitsgrad haben und deswegen dann besonders stark von Fake-Shops beworben werden. Zu der Erfahrung, ich habe da auch ein Erlebnis gehabt und zwar, ich bin ja jemand, der kauft prinzipiell nicht in irgendwelchen im Internet gefundenen Shops, weil mir die Gefahr einfach zu groß ist. Ja. Aber ich konnte jemanden davon abhalten, oder nee, ich wurde gefragt, ob das ein Fake-Shop ist. Und es war eine Com-Domain. Okay. Na, da sagt man erstmal, ui, war ein günstiger Preis, sehr günstiger Preis, aber noch nicht so super günstig. Also war so wirklich an der Grenze von günstig. Zwei Kriterien halt, die mich haben aufhorchen lassen. Und dann habe ich gesagt, guck mal ins Impressum. Da stand astreine deutsche Firma, alles gut, Impressum war also vorhanden. Und als ich die Kauffreigabe gab, sagte ich nur noch, aber kannst ja zur Sicherheit auch nochmal gucken wegen Erfahrungen mit dem Shop. Aber schon mit der Kaufabsicht, ne? Also zu gucken, wie das dann abläuft und so. Ja, und dann kam sofort hoch, dass das Impressum dieses Shops geklaut war. Das heißt, der Shop war ein Fake-Shop und er hat sich das Impressum einer anderen Webseite genommen und hatte somit legitime Daten. Ja. Also, die E-Domain ist übrigens auch kein Kriterium mehr, weil, wie mir aufgefallen ist, die E-Domains müssen ja mit einer echten Adresse eigentlich registriert sein. Das heißt, sehr unwahrscheinlich, dass ein Krimineller seine Adresse angibt. Aber die Liste der Fake-Shops im Fake-Shop-Finder zeigt, dass da sehr viel DE-Domains dabei sind. Also das ist definitiv kein Kriterium mehr. Ja. Ja. Also Fake-Shops ist natürlich nur ein Teil des großen Bereichs Betrugs, ne, was es gibt. Also gibt ja auch andere betrügerische Varianten. Nicht die Seite, dass man einen Fake-Shop hat, sondern dass jemand in deinem Namen irgendwie was bestellt und mit gefälschten Kreditkartennummern zum Beispiel was macht und du weißt gar nichts davon. Aber das würde hier, glaube ich, viel zu weit führen. Also wichtig ist, und das wollen wir euch mit auf den Weg geben, Augen auf. Sensibilisieren, also Sachen hinterfragen, gucken, ob irgendwas unlogisch ist oder verdächtig. Ich habe zum Beispiel gestern an meine Firmenadresse eine Mail bekommen, dass ich jetzt meine jährliche Passwortänderung dran ist. von Microsoft Teams, von meinem Microsoft-Account. Und das kam mir komisch vor. Und wenn ich dann die Links gesehen habe, hat sich das auch bestätigt. Ne? Also hört auf euer Bauchgefühl. Genau, er hört auf Stefans Bauchgefühl. Naja, ja. Aber, also, nein, hört nicht auf Stefans Bauchgefühl, sondern führt selber diese Checks durch. Richtig. Das heißt, überprüft die Links. Macht Sinn. Klickt sie nicht sofort an, sondern versucht herauszufinden, wohin verlinkt denn das jetzt zum Beispiel? Ja. Also ihr kriegt eine E-Mail, da steht drin, du musst jetzt irgendwie eine Passwort irgendwie erneuern. Zum Beispiel, wie Stefan sagte, Microsoft Teams und deine jährliche Passworterneuerung steht jetzt irgendwie an. Und da ist dann ein Link, der sollst du natürlich einfach machen, da klickst du drauf und dann landest du aber gar nicht bei Microsoft, sondern irgendwo anders. Ja, du solltest das kann man ja irgendwie rauskriegen. Genau, du sollst nicht raufklicken auf den Link am besten. Genau, sondern was du stattdessen machen solltest, ist, dich dann bei Microsoft anzumelden und zu sagen, okay, hier, wo geht's jetzt zu Teams? Lieber selber tippen. Ganz genau, da bist du mal auf der sicheren Seite. Und im Zweifelsfall steht dann da, was? Passwortänderung? Wir wissen von nichts. Dann weißt du Bescheid. Genau. Also sehr gut ist immer den E-Mail-Absender. Den kann man gefahrlos sich angucken. Bei E-Mails gibt es jetzt natürlich noch ein paar mehr Sachen, die man gucken kann. Das würde jetzt vielleicht auch zu weit gehen. Was muss ich dann machen, wenn ich jetzt in einem Fake-Shop reingefallen bin? Was kann ich dann tun? Tja. Hat da keiner von uns recherchiert? Was kann man da tun? Genau. Also ich habe recherchiert, ich kann es euch sagen, oder weißt du, Stefan? Na, entweder... Polizei einschalten. Ja, das könnte man machen, weil dir ist ja unter Umständen ein Schaden entstanden, wenn du schon bezahlt hast. Verbraucherzentrale ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber es kann natürlich immer ein bisschen schwierig werden. Ne? Also die Online-Wache der Polizei ist, glaube ich, die beste Anlaufstelle. Genau. Und ansonsten, auch da hilft ja Google, einfach gucken... vielleicht gibt es ja schon Leute, die auf denselben Shop reingefallen sind und schon irgendwelche coolen Maßnahmen treffen konnten. Denn manchmal gibt es schon eine Ermittlungs-ID oder wie das heißt bei der Polizei zu diesem Shop. Das kann alles sein. Und dann könnt ihr euch damit ranhängen. Ne? Ja. Genau. Also, schön aufpassen, den Podcast hören, weil hier ist nichts gefaked. Hier ist alles echt und nur zu eurem Wohl. Außer den Beinen. An dieser Stelle außer Rennys Haare, nochmal der Hinweis auf Podcast-Folge 100, glaube ich, war es. Mit dem Microsoft-Betrüger am Telefon. Na, das war eine Spezialfolge. Genau. Die müsst ihr mal in der Podcast-Liste gucken. Verlinken. Genau, verlinken wir. Spezialfolge 1, der Microsoft-Betrug, wo René ein Spielchen mit ihm gespielt hat. Ja. Quasi. Wir haben ein lustiges Spielchen gespielt. Das Spiel hieß, solange wir beide reden, wird hier niemand beschissen. So ist es. Ja. Was der Rekord gewesen ist, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge dann. Genau. Also, lass dich nicht ärgern und vor allen Dingen immer schön die Augen aufhalten. Es ist leider sehr leicht geworden, kriminell zu sein. Ja. Deswegen machen wir ja Podcasts, damit wir gar nicht erst in Versuchung kommen. So sieht's aus. Ne? Gut, Stefan. Dann würde ich mal sagen, ist das Thema abgeschlossen und jetzt wird Zeit für die Kontaktmöglichkeiten. Und nach den Kontaktmöglichkeiten erzählt Stefan irgendwas von einem Eichhörnchen. Was? Ach so. Ja, kann ich machen. Und wenn du weiter fragst, dann erzählst du von zwei Eichhörnchen. Wir haben nicht gespannt. Wir haben doch gesagt, Marc ist derjenige, der sich um die Zeit kümmert. Und dann, wenn hier schon Aufgaben verteilt werden, dann müssen wir uns auch ein bisschen daran halten. Genau. Wir machen jetzt 30 Sekunden Pause. Weiter kommt der Einspieler. Und für euch bei Instagram, wir machen kurze Trinkpause. Und dann geht's weiter. Der Stefan, nur am Saufen. Mmh. Bis gleich. Schmeckt gut. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Gut, wir sind wieder liebe Leute. Ist mir irgendwas ins Schiff gekommen. Jetzt René. Hat irgendwas gestochen? Hey, mir ist schon mal. Ich mach das. Hast du Angst vor dem Telefon? Ja. Mir ist mal. Zu Recht. Mir ist im Oktober mal eine Wespe ins Hosenbein geklettert. Ja, ich kann mich erinnern. Und langweilig, ich habe, alte Geschichte. Kennst du die Geschichte schon? Die hat nichts gefunden. Ich glaube, das hast du schon mal. Und dann habe ich mein Bein angewinkelt und die hat mir ins Knie gestochen. Ja, oh, schade. Sehr und das Problem ist, ich wusste in dem Moment nicht, was Phase ist. Ja. So ist das. So, und jetzt haben sich hier ein paar Leute hingesetzt und ihr hört es gleich. Ja, die machen es mit Absicht. Meinst du? Ja, sicher. Warum? Ja, jetzt keine Ahnung. Wieder gut, genau. Ansonsten hätten wir Marc jetzt da hingeschickt und der hätte es geklärt einfach. Ja. Das ist natürlich, wir müssen das, wenn die Musik jetzt nochmal angeht, müssen wir das konfliktfrei klären. Das heißt, deeskalieren, andere Location suchen, ach, was für uns ja kein Problem sind. Nö, die müssen sich verpissen. Nö, so groß genug. Ja, ja. Genau. Na? Ja, Gott sei Dank ist dein Datenvolumen aufgebraucht. Uiuiui. Okay. Ja, gut, dass ihr nicht dein Handy hat, Stefan. Ich sag's dir. Na? Okay. Sind wir zurück aus der Pause eigentlich? Ja, schon lange. Oh. Ist das Tier weg? Dir krabbelt da was am Arm. Ja, das ist doch nicht schlimm. Apropos, ich habe neulich in der Natur den Mund offen gehabt und dann ist mir ein Insekt in den Mund geflogen und ich hatte Zungenberührung, ein Käfer, und ich habe ihn sofort wieder ausgespuckt. Ein Junikäfer? Nee, viel kleiner. Okay. Ich habe ihn sofort wieder ausgespuckt und das hatte zur Folge, dass ich einen bitteren Geschmack auf der Zunge hatte und ich habe sofort gegoogelt, was es für giftige Tiere gibt. Ja. Und es gibt tatsächlich in Deutschland einen giftigen Käfer, den Ölkäfer. Mhm. Und ich war froh, dass ich am nächsten Morgen ohne Nierenschaden aufgewacht bin. Also es war hat nicht kein Ölkäfer. Das klingt ja wirklich bedrohlich. Die Junikäfer sind ja gerade unterwegs. Ne? Ich weiß nicht, ob die im Juli dann auch wieder weg sind. Ja, es ist lustig. Und die suchen ja einfach nur Partner, um sich zu vermehren. Das ist ihr einziges Ziel. Das Deswegen Ding ist auch, nicht vergessen, man kann die nur alle paar Jahre beobachten. Ja, das stimmt. Sie, das sind stimmt. Nämlich, sie sind nämlich nur die kürzeste Zeit ihres Lebens. Ja. Ein Käfer. Ein Käfer. Genau. Und den Rest sind sie Larven. Als Larvenengerlinge, glaube ich, unter der Erde. So ist es. Na, na gut. So. So, wir machen, glaube ich, nochmal eine ganz kurze Pause in der Hoffnung, dass die Batterie leer geht oder das Datenvolumen. Ja, der Marc wird gleich mal hingehen, oder? Nee, Marc traut sich nicht. Ja, was machen wir jetzt? Das Problem bei Musik ist immer das Urheberrecht. Und nee, das andere Problem ist, dass es zu laut ist. Ja, ja. Das auch. Ne? Aber ganz ehrlich, ja? Ich hoffe aufs Batterieproblem. Okay, ja. Na gut, dann probieren wir es einfach weiter. Ne? Wir hoffen, dass die Musik durch unsere technischen Nachbearbeitungen nicht in den Vordergrund rückt. Ne? Okay, René und Marc überlegen gerade, ihr müsst professionell handeln. ja, wir wollten über was reden oder wollten wir erst die Musik ausmachen? Ich bin noch am Überlegen. Willst du mal hingehen? Gib mal das Handy her. Ich übernehme mal kurz. So. Nein, ich hoffe ehrlich. Zeig nochmal mein Peanuts-T-Shirt, mein Peanuts-T-Shirt. Genau. Wofür ich heute sehr gelobt wurde, sehr oft angesprochen. Ja. Das klingt nach Deutschrap. Ja. Langweilig. Ja, super. Ja. Was machen wir jetzt? Ich denke, es ist gute Musik. Ja. Genau. Gut. Nee, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal woanders hin, weil wir brauchen dem ja keine Fläche geben. Ja. Genau. So. So. Drei Lutscher auf dem Fußmarsch an uns vorbei. Wir sind wieder da. Jetzt haben wir ein neues Problem, den Buchfink da oben. Ach, der ist aber entspannt. Ach so, ist übrigens den Teil kriegen zwei. Wir gut raus. Hm? Der, vor allen Dingen macht der annehmbare Musik. Teil 2, der Podcast Teil, auch. Teil 2, der ganze Podcast, wie immer auf den gängigen Netzwerken, Spotify, iTunes und Co. Genau. Das hier ist die Videoaufzeichnung dazu. Wie gesagt, der zweite Part, weil der andere war... wir waren etwas genervt. Genau. Gut. Und natürlich hatten René und Marc nicht die Muße, die drei zu vertreiben. Aber wir haben maximal deeskalierend eingegriffen. Genau. Indem wir nichts gesagt haben. Und die Provokation blieb ja auch aus. Ja. Die war jetzt nur verbal angekündigt. Genau. Von daher. Und wir haben uns jetzt einen neuen Ort gesucht. Und, ich kann kein Blut sehen. Und deswegen. Und wie Murphys Gesetz halt so ist, sind sie jetzt auch weg. Aber egal, wir machen hier weiter. Wir sind ja eigentlich schon fast am Ende, wollte ich sagen, aber viel kommt ja nicht mehr, oder? Viel kommt ja nicht mehr. Aber es kommen noch gute Witze. Ich habe noch einen Tipp. Ich bin auf eine Webseite aufmerksam geworden. Ja. Die nennt sich, ich weiß nicht, wie sie heißt, eine Webseite mit einer Karte von Notable People. Das wäre auch das Suchwort. Aha. Und zwar eine digitale Karte, auf der du... berühmte Persönlichkeiten aus verschiedensten Bereichen siehst. Notable People. Notable People. Wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und nur mal ein paar, die ich rausgesucht habe. Tim Bensko ist Nachbar von dir. Von mir? Ja, Tim Bensko kommt aus Marzahn. Oh, das ist aber schön. Ja, Bela B. aus Spandau. Ah, ja, okay, das kennt man, glaube ich, das Bela Bär-Sportpark. Lässt sich ja, das Ding ist, die lassen sich alle bei Wikipedia nachlesen, aber das du in einer so Karte zu sehen... Du bist so der Boulevard-Typ, ja? Du ja. Auch gerne mal die Gala, um zu gucken, richtig, was... Bei seinem nee, ich habe jetzt, Lippe, nee, ich hab jetzt einfach ist. Mal rumgezoomt, ich habe zum Beispiel auch mal nach Leipzig gezoomt. Wen interessiert das? Und habe gesehen, dass Richard Wagner aus Leipzig kommt. Ja? Ja, hurra. Das also. Sagst du. Das wollte ja, ich dich auch interessiert das nicht mal. Nee, überhaupt nicht. Joachim Gauck ist aus Rostock, Adenauer aus Köln und Erich Honecker kommt aus dem Saarland. Schön. Ja, ich fand das geil, die Karte. Mensch, du hast eine Karte, kannst du hin und her zoomen und siehst die Namen von berühmten Persönlichkeiten. Genau. Hat mich getriggert. Marc hätte es nicht getriggert, wenn es euch getriggert hat, dann bitteschön, gern geschehen. Keine Sorge, es gibt Sachen, die mich interessieren. Das sind nur eben andere. Marc ist halt sehr speziell, René auch, nur ich bin hier normal. Ja, dann machen so wir jetzt mal ein paar normale Sachen. Genau. Ja, du hattest ja vorhin schon erwähnt. Eichhörnchen. Ja, soll ich das mal erzählen? Ja, auf jeden Fall. Muss ich dazu sagen, wieder einen beliebten Podcast gehört. Nämlich den Nettgeflüster-Podcast mit Nadine und Philipp Steuer. Und die haben darüber berichtet, dass bei TikTok gerade viral geht. Und ich habe es heute auch, glaube ich, bei Bild Online gesehen. Ein Video, wo ein... Wo Angel herkommt, ein, fragt Marc. Wo was? Sorry, wir haben hier mal Zwischenfragen. Marc Lau, hallo. Ja, hi Marc. Fragt, wo Angela Merkel herkommt. Wo kommt die her? Na, aus Mecklenburg-Vorpommern? Interessiert mich nicht. Okay. Erst Marc, in unseren Marc interessiert das nicht. Deswegen reden wir jetzt über Eichhörnchen. Marc ist intolerant. Genau. Und es gibt nämlich gerade ein Video bei TikTok, wo eine Möwe ein Eichhörnchen frisst. Und das sehr spektakulär. Und wahrscheinlich hatte die Möwe Lust auf Nüsse. Was auch immer. Nee. Und... Nadine und Philipp, die haben halt das Ganze so ein bisschen übertrieben, ne? Und noch so ein bisschen ausgereizt. Da sind sie irgendwie auch auf das Thema gekommen. Und das fand ich sehr lustig, obwohl es eigentlich natürlich makaber ist, aber wir wollen ja auch mal lachen. Was passiert zum Beispiel, wenn du so ein Video rückwärts abspielst? Ne? Das sieht natürlich dann so aus, als wenn das Eichhörnchen geboren wird gerade, aber ist natürlich ein bisschen blöd. Und was kann man auch noch rückwärts abspielen? Ein Video, ein Feuerwehrvideo, wo die Feuerwehr quasi quasi aus dem brennenden Haus mit einem Sprungtuch rettet, weil das könnte rückwärts dann so aussehen, als wenn kleine Kinder von Feuerwehrleuten in ein brennendes Haus geschmissen werden. Bisschen makaber, aber in dem Moment war es los. Ja, René lacht ich auch. Ich finde es witzig. Genau. Also das muss man sich einfach mal anhören. Hört euch mal an. Nettgeflüster-Podcast. Sehr zu empfehlen, sehr unterhaltsam. Und vielleicht findet ihr das Video ja auf TikTok oder YouTube oder wo auch immer. Ich habe neulich gesehen, wie zwei Krähen versucht haben, eine Taube zu verspeisen. Zwei Krähen? Ja. Okay. Die Frage, die dahinter steckt, ist es denn natürlich, ist es normal? Also, Möwen essen auch Fleisch, natürlich. Ja. Auch ein Eichhörnchen? Ja, sicher. Egal, aber hat man das schon Fleisch. Mal gesehen? Nee, ich noch nicht. Nein, aber die Tatsache, dass man es nicht sieht, heißt nicht, dass es nicht passiert. Nein, genau. Aber dann ist es ja umso spektakulärer. So, unser Chat hier auf Instagram wird gerade zur Dating-Show. Hannes und Marc haben sich gerade kennengelernt. Oh. Ich glaube, sie tauschen gerade Telefone. Ich glaube, wir passen gut zueinander. Und Marc möchte auch gleich noch eine Verbesserung dazu werfen. Ja. Angela Merkel kommt nämlich aus Hamburg. Und da hat er recht. Ja. Aber die... DDR-Flüchtlinge in die falsche Richtung. Die Angela war gemeint. Ja, nee, die hat, glaube ich, in Mecklenburg, war die nicht politisch dort, ne? Das war, glaube ich, ihre politische Station. Ist ja egal, Marc. Ihre Wirkungsstätte. Ja, ihre Wirkungsstätte, genau, so sagt man das, ne? Okay. Ja, sehr gut, danke für die Korrektur. Ich glaube, wir kommen zu Marc seinem Part. Welcher da ist? Welcher da ist? Ein Druffi-Spruch hätten wir gern. Nein, diese Rubrik die ist ja nicht vorbei. Mehr. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, dann machen wir einfach... Witze. Eine Minute nix da. Nein. Marc, hast du eine Nachfolgerubrik? Nein. Noch nicht? Okay. Dann müssen wir, glaube ich, die Witze machen, oder? Ja. Ja. Du hast ja halt einen Zuschauerwitz, hast du gesagt? Ach so. Den musst der du ist aber so lang machen. Und den muss René eigentlich erstmal durchlesen. Genau. Nee, den lese ich nicht durch. Den lese ich einfach on-air vor. Ja, ach, ja? Und wenn er nicht lustig ist, ist Vanessa René schon. Kann doch lesen, genau. Okay. Aber wir machen erstmal unsere Witze. Wir machen, das ist der grüne Abschluss, als Cliffhanger, genau. Damit ihr die letzte Minute auch noch durchhaltet. Machen wir den Zuschauerwitz als Bonuswitz einfach, statt unseren. Okay? Ja. Gut. Dann, ihr Lieben, Folge 115 und hier kommt das Witz-Battle. Du musst den Marc bitte ins richtige Licht rücken, quasi. Mhm. Bitteschön. Ich soll jetzt einen Witz erzählen? Ja. Ach, je. Ach so, du liest die immer ab? Ich Ich dachte, du kannst sie auswendig. Ich dachte auch, du lernst ja, sie auswendig. Ja, ihr dachtet. So fangen meine liebsten Sätze ja an. Dann bitte. Naja, okay, ja. Ich mag es überhaupt nicht, wenn Bettler auf der Straße ihren Becher mit den Münzen so schütteln. Was soll denn das? Sie müssen mir nicht unter die Nase reiben, dass sie mehr Geld haben als ich. Ein Spruch aus dieser Zeit. Ja. So, meiner ist auch ein bisschen älter. Es geht nämlich um Pierre Littbarski. Littbarski? Er ist der Ballack und jetzt der Littbarski. Pierre Littbarski und Berti Vogts gehen in eine Bar, sagt der Berti, zwei kurze. Ja, sagt der Barkeeper. Was wollt er trinken? Sieg. Und was wollt er trinken? Ja. Entschuldigung. Hat Marc die Pointe. Entschuldige bitte. Vorweggenommen. Das war wie ein Reflex. Das hat mich halt getriggert auf diese Art und Weise. Wahrscheinlich haben mindestens zwei Leute den Witz auch laut mitgedacht. Genau. Stefan. Ja, ich habe einen passenden Witz zu unserem Aufnahmeort, nämlich Brandenburger Tor, nahe Brandenburger Tor. Auf dem Weg hierhin hat mir nämlich ein chinesisches Pärchen am Brandenburger Tor eine sehr gute Spiegelreflexkamera in die Hand gedrückt. Aber den Rest, was sie gesagt haben, habe ich nicht verstanden. War wohl ein Geschenk. Ja. Marc. Aha, okay. Ja, das Niveau steigt wieder. Neulich im Restaurant. Also, das ist eine Sauerei hier. Kommen Sie mal her, Kellner. Ja, gucken Sie, ist ein Hahn in meiner Suppe. Was haben Sie erwartet für den Preis? Eine ganze Perücke oder was? Das Thema Fake. Ja. Betrug. So. Ach, du bist dran. Das ist definitiv ein absolut neuer Witz. Okay. Das ist so die Generation 3.0 der Witze. Müssen wir noch so einen Trailer, so einen Teaser machen. Neuer Witz. Ja. Den hört ihr auch hier zum ersten Mal, bin mir ziemlich sicher. Okay. Und zwar treffen sich zwei Bakterien im Darm. Dann sagt die eine, na, hast du noch Bock auf ein Bier? Und dann sagt die andere, nee, ich muss den 17 Uhr Pups kriegen. Und der gefällt mir und den hat man wirklich noch nicht. Das muss ich mal sagen. Den 17 Uhr Pups. Genau. Ob wir den nächsten hatten? Ja, ob wir den nächsten hatten, das kann ich nicht sagen. Vielleicht erinnert sich Renny oder Marc dran. Der Vater zum Sohn. Kenn ich. Du, wenn du Mädels im Schwimmbad beeindrucken willst, dann steck dir einfach eine Kartoffel in die Badehose. Am nächsten Morgen sitzt der Sohn heulend im Zimmer. Und der Vater geht natürlich hin und sagt, wir wissen, was passiert ist. Und der Sohn sagt, er hätte es mir sagen sollen, dass die Kartoffel vorne rein soll. Aha. Ja, gut. Oh, der kam gut, oder? Ja. Sehr schon besser. Schon tschüss, besser. Marc. Ach je, dann ist es ja schon. Ja, das war ein Lacher vom Herrn. Ja. Der Knaller. Den hier hat bestimmt René schon mal erzählt. Wie wär's mit dem hier? Egal. Oder wie wär's mal mit einem Langen? Soll ich mal einen Langen erzählen? Ja, komm. Okay. Wir haben die Zeit. Ein Ehepaar spielt Golf. Zu ihrem Entsetzen fliegt gerade ein abgeschlagener Ball durch ein Fenster, welches in viele kleine Scherben zerbricht. Das Ehepaar, sich der Schuld bewusst, geht sofort in das Haus hinein, um den Eigentümer zu verständigen. Beide rufen laut, doch niemand antwortet. Sie gehen in den Raum, wo das zerbrochene Fenster ist und sehen eine kaputte Vase. Daneben ein Mann mit einem Turban auf dem Kopf. Sind Sie der Eigentümer des Hauses? Nein, ich war 1000 Jahre in dieser Vase eingesperrt, aber jemand hat diesen Golfball durch dieses Fenster dort geschossen. Dabei die Vase umgeworfen und nun bin ich befreit. Der Ehemann, nicht dumm, fragt auch gleich, oh, Sie sind also ein Flaschengeist? Ja, korrekt, ich erfülle euch zwei Wünsche. Weil ich so geizig bin, behalte ich nämlich den dritten Wunsch für mich selbst. Ah ja, okay, denkt sich der Ehemann und sagt auch gleich, super, also ich will ein jährliches Einkommen von 1 Million Euro steuerfrei. Ist gemacht. Und dein zweiter Wunsch? Oh, na, immer leckeres Essen. Auch das ist gemacht. Easy. Kein Problem. Und nun kommt mein Wunsch. Ich habe seit 1000 Jahren kein weibliches Wesen mehr gesehen, geschweige denn angefasst. Lass mich mit deiner Frau ins Bett gehen. Das Ehepaar willigt ein und wenige Minuten später sind Frau und der vermeintliche Geist kräftig dabei, während sich der Ehemann wieder seinem Golfspiel widmet. Wie alt ist dein Ehemann? Fragt der Geist. 31. Warum? Naja, und da glaubt der Trottel noch an Flaschengeister? Oh. Ein langer Weg. Ja. Zu einer unerwarteten Pointe. Sehr gut. So, ich bin dran. Du bist dran. Dein dritter Witz. Ja, im Tierladen. Sagt ein Mann im Tierladen, ich hätte gerne eine Wespe. Ja, wir verkaufen ja keine Wespen. Lügner, ich habe doch eine im Schaufenster gesehen. Sehr alles gut. Klar. Sehr gut. Nicht übel. Ja, genau. Jetzt kommt einer für Marc. Aha. Kommt ein Mann zum Fleischer und sagt, hey, ich hätte gern Stierhoden, sagt der Fleischer. Ja, ich auch. Was soll daran geil sein? Wir hatten vorhin eine Bank, da hätte das super geholfen. Ja, ach, das stimmt. Ach, herrje. Wir sind eigentlich durch mit der Nummer. Ja, jetzt kommt der Zuschauerwitz. Der Zuschauerwitz wurde uns kurz vor der Sendung zugesandt. Ja. Danke, Vanessa. Soll ich halten, René? Obwohl, die Vanessa hat den von einer Barbara. Und die Barbara hat den wahrscheinlich irgendwo mit der Schneeballsystem. Also, kommt ein Mann in eine Bar und bestellt sich ein Bier. Als er bezahlen will, sagt der Gastwirt, 2,60 Euro bitte. Der Mann zählt 26 10-Cent-Münzen ab und wirft sie hinter die Theke. Das ist schon mal lustig. Okay. Der Wirt ist wütend, sammelt aber das Kleingeld ein, murmelt ärgerlich in seinen Bart. Am darauffolgenden Abend kommt der Mann wieder und bestellt ein Bier. Als er zahlen möchte, sagt der Wirt, 2,60 Euro. Der Mann will mit einem 5-Euro-Schein zahlen, legt diesen auf den Tisch. Jetzt räche ich mich, denkt der Wirt. Zählt 24 10-Cent-Münzen ab und schmeißt sie auf den Gast. Sie fliegen durch den Garten. Ich muss weiter erzählen. Sie fliegen durch den ganzen Raum. Ja. Der Mann denkt kurz nach, legt 20 Cent auf den Tresen und sagt, noch ein Bier bitte. Ah. Okay. Sehr gut. Okay. Der ist gut. Beim Schnellscan war der nicht lustig. Danke, Vanessa, für diesen Witz. Ja. Und vielleicht animiert das ja auch die anderen in der nächsten Folge mal live einen Witz hier auch nochmal. Wenn ihr die ganze Zeit gedacht habt, die Jungs sind ja ganz okay. Ja. Sendung kann man mal reinhören, aber das mit den Witzen, das muss eigentlich sein. Macht's besser. Ja. Sucht uns bessere Witze raus. Genau so ist es. Ansonsten, ihr wisst ja, was hier Thorsten Sträter mal sagt. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes. Genau. So, und bevor wir zum Ende kommen, jetzt aber Marc. Oder René kam schon in sein Buch. Nee, ich mache hier nur den Backup. Ach so, okay, ein Backup. Das heißt, du musst hier live präsentieren. Nee, hat er denn was? Ja, eine Weisheit des Tages. Eine Weisheit des Tages? Ja. Jetzt. Ja, die hatten wir doch hat schon. Echt? Okay, dann sag die ich, lautet? Ist keinen gelben Schnee. Ach so, nett, das ist ja... Ist ja eine langweilige Weisheit. Hast du noch eine? Ach so? Ja, ist doch Sommer. Passt ja, ich habe eine gute, und zwar Glück ist zu wollen, was man bereits hat. Ah, der ist deep. Ich habe noch eine Weisheit des Tages. Na, die zweite, komm. Immer müssen ist genauso schlimm wie nie dürfen. Ja, dann hat er den Fett gemacht. Gut. In diesem Sinne, wir verabschieden uns von euch da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Das war Folge 115. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. In 14 Tagen, das heißt für alle Instagram-User, heute in 2 Wochen, also am Mittwoch. Und für alle Podcast-Hörer Montag in 2 Wochen. Ja. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss aus dem Tiergarten. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Ich hab schon gesagt, schönes Wetter. Ihr wollt mir ja immer nicht glauben. Ach so, wir müssen ja live gehen. Müssen wir? Ja, natürlich. Ja, du, ich stelle mein Datenvolumen euch zur Verfügung. Ist doch alles kein Problem, Leute. Bin doch in der IT. Alles für den Dackel. Oh, was ist denn hier los? Was oh, 7 mal und 86 Herzen? Bist du ver... Ja. Leo Balis hat uns erwähnt. Ja? Echt? Du spinnst wohl. In ihrer Doku. Auf Netflix. Genau, haben sie aber geändert, die Doku. Okay. Ja, dich zeigen wir nicht mehr brauchen. So. Hallo. Jetzt sind wir live. Den gesamten Podcast gibt es unter berlin-podcast.de. Sehr schön. Hast du gut genutzt, meine Unwissenheit gerade. Ich habe eigentlich nur gezögert, weil ich mir unsicher bin. Erektion zum Frühstück. Hier der Kollege. Okay, also Marc, komm mal ins Bild hier. Ich vermute, die wollen dich sehen. Wenn wir uns nicht durchsetzen können, wird Erektion zum Frühstück wohl der Folgentitel. Ja. Jetzt musst du mich zeigen, denn jetzt bin ich on air. Hast du gerade Schokolade gegessen, weil du ganz viel Schokolade hast? Oh, immer noch. Wolltest du mal kurz reingucken? Donnerwetter. Oh ja, damit kann ich gleich. Oder hat Stefan etwas Schokolade gegessen? Ich habe da die Begrüßung gesehen. Ich werde euch gleich on air dann berichten, was ich gerade gemacht habe. Oh Gott. Wenn Stefan da nicht involviert ist, jetzt musst du mich zeigen, wo ich mich hier in Form bringe. Ja, so, Stefan, kontrollier nochmal bitte. Ja, sieht gut aus. Auf geht's. Tests waren alle erfolgreich. Wir fangen an. Folge 115. Genau. Attacke. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, es geht los. Folge 115. Bis gleich. Schmeckt gut. So. Ach ja, das sagt der Alkoholiker auch. Übrigens habe ich schon gesagt, dass mein T-Shirt mich heute so viele Leute angesprochen haben und gesagt haben, das sieht ja cool aus. Leg schön mein Handy in Dreck. Nee, das funktioniert nicht. Toll. Ich wollte ja nur mal ausprobieren. Man muss doch mal neue Dinge probieren. Da sehen unsere Hoden größer aus. Ne? Damit ist aber auch keinem geholfen. Ja, genau. Hallo, dahin das ist, gehört das ja, eigentlich. Wo ist dein Selfie-Stick? Wo ist das zweite nächste Stativ mal fürs Handy? Das ich habe eine Selfie-Latte. Ja, zum Frühstück hast du ja auch eine Erektion. Ja. So bekommen wir nie mehr Hörer. Alexa, so. Mach mir eine Stulle. Aufsager. Ja. Aufsager. Erektion zum Frühstück. Oh, ich Melanie nehm... ist auch dabei. Oh, hallo Melanie. Melanie! Ah, haben wir doppelt so, gesagt. Das haben wir richtig, richtig gut gemacht. Ja. alles du, bestens. Das wird 1:1 so genommen. Ja, wieso nicht? Ja, Melanie schreibt Hallo. Und ja, wir sind leider schon dabei, uns zu verabschieden. Die Stunde ist jetzt rum. Wie viele Stunden sind denn jetzt rum? Hast du eigentlich auf Play gedrückt? Ja. Oh Gott. Ja, nicht auf Play, auf Aufnahme habe ich gedrückt. Ja. Play wäre nicht so gut gewesen. Das ist sehr gut, dass wenigstens einer die Technik beherrscht. Also, ja. Melanie hat dir geschrieben, dass du sehr gut aussiehst heute, Marc. Ja, hat sie das wirklich? Nee. Zwei Frauen, so viele weibliche Fans hätte ich auch gern. Ja, Hannes. Jetzt weißt du, warum Stefan dranbleiben, mit dem Podcast ist. Großer. Ja. Da kommst du auch noch hin. Kannst mich buchen, Hannes, für deinen Podcast. Genau. Eigentlich wollten wir den Podcast immer ohne Stefan machen, aber ja. Er ist immer dabei. Er ist so ein Besuchermagnet. Ich sag's ja. Alles voll hier auch. Ja. Wir mussten darf schon dürfen, Leute nach Hause dürfen schicken. Dürfen wir aber nicht zeigen, wegen Datenschutz. Ne? Ja. Grüße aus dem Tiergarten. Tschüss.